Facebook will die Ermittlungen der Münchner Staatsanwaltschaft nicht direkt kommentieren. Man könne aber sagen, dass die Anschuldigungen jeder Grundlage entbehrten und dass keine Verletzung deutschen Rechts durch Facebook oder Facebook-Mitarbeiter stattgefunden habe, so eine Facebook-Sprecherin gegenüber dem ARD-Studio Los Angeles. Facebook sei kein Ort für Hass. In der Vergangenheit hatte es bereits mehrfach ähnliche Klagen gegen Facebook gegeben, die bisher aber erfolglos blieben. Auch aus der Politik war Facebook scharf kritisiert worden, etwa von Justizminister Heiko Maas, SPD. Facebook hat zugesagt, auf Hinweise schnell zu reagieren und entsprechende Inhalte zu löschen. Das geschehe aber nicht immer, so der Vorwurf. Das Verfahren ist auch langwierig. Bevor Sie über eine Löschung entscheiden, müssen die Verantwortlichen bei Facebook erst einmal Kenntnis von einem Hasseintrag im Netzwerk bekommen. In der Regel geschieht das durch die Nutzer selbst, die Hinweise liefern. In Zukunft soll aber auch künstliche Intelligenz Bilder und Texte automatisch durchforsten, so Facebook-Gründer Mark Zuckerberg in dieser Woche bei der Vorstellung der neuen Geschäftszahlen. Damit können wir Inhalte verstehen und unseren Nutzern das zeigen, was für sie von Bedeutung ist. Diese künstliche Intelligenz kann uns dann auch dabei helfen, Inhalte zu erkennen, die so beleidigend oder drastisch sind, dass sie die Regeln von Facebook verletzen. Dann könnten wir solche Inhalte leichter finden und beurteilen. Bisher kümmern sich noch Menschen darum. Auch das hat schon für Streit gesorgt. Im vergangenen Frühjahr war der Verdacht entstanden, dass ein Facebook-Redaktionsteam im US-Vorwahlkampf Meldungen für die republikanischen Kandidaten benachteiligte. Viel Ärger gab es zuletzt, als Facebook das weltberühmte Foto eines fliehenden nackten Mädchens aus dem Vietnamkrieg unterdrückte. Facebook nahm die Löschung zurück, genau wie seinerzeit die der Bilder einer Kampagne zur Bekämpfung von Brustkrebs, die zunächst als anstößig eingestuft worden waren.